Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 18, 2010 steht an. Was zwitschert hier? Ja, es hat mich mal wieder erwischt. WoW-Fieber. Ja, ich habe schon mal angesprochen in einem anderen Podcast. Hey, den Satz sage ich aber jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig. Runes of Magic war ja vorher mein MMORPG der Wahl, ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel, genau, also das heißt, kostenfrei zu spielen, wenn man es mal so übersetzen will, aber das heißt ja nicht wirklich kostenlos. Das Problem bei diesen Free-to-Play-Spielen ist einfach dieser Ansatz der Firmen schon an sich, ja, weil man ja kein monatliches Abo hat. Muss eben das Geld von der Firma, die das Spiel anbietet, woanders da verdient werden. Und natürlich, die sollen ja auch ihr Geld bekommen, das ist ja kein Thema. Aber dieser Pimp-Wahn, ja, also das Aufmotzen der eigenen Gegenstände im Spiel, das verursacht irre Kosten und ist auch vollkommen außer Kontrolle geraten, ja. Da werden Runen, neue Stats und alle möglichen anderen Aufwertungen eingeführt, ja, und die muss man dann quasi gegen Geld erstehen. Und es ist so undurchsichtig geworden, also selbst wenn man jetzt bereit ist, okay, hier, ich tue, wie einer errechnet hat, ich nehme jetzt die 4.000 Euro und ich glaube 4.400 noch was Euro waren das, die man braucht, um seinen Charakter komplett so arg wie es geht aufzuwerten. Da muss man über 4.000 Euro installieren. Ausgeben. Installieren ist gut, ja. Das, trifft's, ja. Und das Problem ist halt, dass es aber, selbst wenn man das will, viel zu kompliziert ist, ja. Also dann, das ist der absolute Irrwahnsinn. Ja, ich möchte das jetzt gar nicht im Detail erörtern, da würdet ihr nur Bahnhof verstehen, wenn ihr da jetzt schon drin seid. Selbst ich als Runes of Magic Spieler stehe oftmals dem Chat nur noch mit schüttelndem Kopf gegenüber und weiß schon nicht mehr, was abgeht, weil das hat eine Dynamik entwickelt. Das ist einfach zu heftig. Das ist Wahnsinn. Das ist kein Spiel mehr, das ist nur noch Schwanzvergleich, ja, plus einem irren Aufwand zu betreiben, den man da braucht, um eben hinter dieses System noch durchzublicken. Ich glaube auch nicht, dass die Entwickler selbst noch den totalen Überblick haben über das ganze Projekt. Schon würden nicht immer mehr neue Runen eingeführt werden. Es geht eben halt darum, wenn eben neue Gegenstände, neue Aufwertungsgegenstände aufgenommen werden in den Katalog, dann wird natürlich der Verkauf wiederum angekurbelt. Wie gesagt, ich kann es den Firmen ja nicht verdenken, weil die müssen ja auch ihr Geld verdienen, ganz klar. Das sollen sie auch. Aber das ist nichts für mich. Ich möchte spielen. Ja, spielen. Und deswegen bin ich dann wieder auf World of Warcraft gekommen, das ja auf einer monatlichen Abo-Basis basiert. Wie übrigens auch einige andere. Also da gibt's noch einige Spiele, zum Beispiel auch wie Herr der Ringe Online, ja, um mal nur ein weiteres zu nennen, die auf demselben Prinzip basieren. Auch das neue Star Trek Online ist ja übrigens draußen, mal ein ganz anderer Ansatz, nicht so mittelaltermäßig mit Magie und Kram, sondern eben mal etwas futuristischer. Ach, das ist interessant. Und da zahlt man eben monatlichen Beitrag, ja, so meistens um die 13 Euro rum. Und da ist die Motivation eben bei den Firmen wo ganz anders. Da ist die Motivation einfach, dass der Spieler einfach spielt, also einfach wieder neu einen Monat abonniert oder eben ein längeres Abo nimmt und nicht etwa einzelne Gegenstände im Spiel zu kaufen. Und das führt dazu, dass eben dieser Wahn, dieser Aufrüstungswahn nicht so in dem Maße stattfindet. Überhaupt nicht. Das ist also noch relativ überschaubar, das Ganze. Und das macht dann auch richtig Spaß. Man setzt da auch ein bisschen mehr so auf diese Gemeinschaftsaspekte. Ja, also die Spieler-Community im Spiel selbst, dass die sich mal zusammenfindet und ja, wie so im Spiel so zu leben, ja, das ist. Und das ist auch eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Die bei eben diesen Free-to-Play-Spielen komplett in den Hintergrund tritt. Also das heißt, bei World of Warcraft gibt es Interaktionssachen in einem Ausmaß, die es eben bei diesen Free-to-Play-Spielen überhaupt nicht gibt, weil dort eben es nicht darauf ankommt, dass man einfach im Spiel jetzt, sag ich mal, lebt, ja, und ständig über längere Zeit motiviert da reinzugehen, ja, sondern dort spricht man natürlich die Motivation an, neue Gegenstände zu kaufen, um seinen Charakter aufzuwerten, damit man noch mithalten kann. Ja. Natürlich gibt's auch bei WoW diesen, diesen Trend Richtung, meine Rüstung ist aber besser als deine. Ganz klar, muss ja auch durch die Charaktere, die dann zum Beispiel in komplizierte sogenannte Instanzen gehen, also besonders harte Abenteuer, die es zu bestehen gilt. Ja. Und die müssen natürlich auch mit entsprechender Rüstung und Waffen angegangen werden. Es kann da nicht einfach ein Charakter, der überhaupt gar nicht irgendwie groß was getan hat, in eine höhere Instanz gehen und dann eben da was erreichen. Ja, das geht nicht. Klar, und so bleibt's aber auch überschaubar, eben weil es dem Entwickler im Prinzip ja egal ist, ob jetzt jeder rumrennt mit dieser und dieser Rüstung, ob jetzt dieses eine Teil besonders teuer, wertvoll ist, weil das ist nur im Spiel Gold, das da verbraucht wird. Ja, auch bei WoW gibt's ja so Gold eben, und da geben die Leute im Spiel das Gold aus, um zum Beispiel an neue Waffen, Rüstungen oder sonstiges zu kommen. Aber eben, das ist kein richtiges Geld und das wird auch nicht umgewandelt in richtiges Geld oder von richtigem Geld umgewandelt, sondern das ist einfach eine komplette Fantasiewährung, die es da drin gibt. Ja, und somit bleibt eben da ein gewisses Maß an Überschaubarkeit erhalten, während halt, wenn immer wieder neue, teure Gegenstände eingeführt werden, damit die Leute wieder mehr kaufen, das Ganze dann also in einem System verschwindet mit, ich habe jetzt eine Rune, aber wenn ich 5 von denen habe, kann ich die aufwerten zu einer noch mächtigeren Rune, und diese Rune kann ich dann mit einem arkanen Umwandler dassen. Also es ist furchtbar. Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und das, hoppla, jetzt bin ich an den Schreibtisch gestoßen. Jetzt geht mir das wirklich nicht mehr gut rein. Da habe ich gesagt, okay, hier WoW. Und jetzt hat mich WoW wieder gepackt. Ja, Spiel schon wieder. Wie wahnsinnig. und ja, jetzt nach dem Podcast wird es dann auch gleich wieder weitergehen. Ja, nein, ich habe es heute Morgen nicht gespielt. Nein. Nein, also es macht schon wirklich Spaß, vor allem am Anfang. Das ist aber das Problem halt dann auch immer, wenn es dann wirklich immer schwerer und schwerer wird, da habe ich mein persönliches Problem damit, weiter motiviert zu sein. Bin mal gespannt, wie das jetzt eben dann aussieht, dieses Mal. Ja, habe diesmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Als Tank habe ich mich immer gesträubt dagegen, also Krieger, der Schaden nimmt, um andere zu schützen. Ja, bisher habe ich immer Schaden ausgeteilt. Aber bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, zu diesen ganzen Wahnsinnsbegriffen, die ich jetzt auch schon wieder genutzt habe. Ja, Tank und Free-to-Play, und da komme ich noch weiter am Ende dagegen. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter, weil hat eh keinen Sinn, jetzt am Anfang schon darauf einzugehen. Ja, zwitschern, respektive heißt es ja auch auf Englisch twittern. Tweet ist ein richtiger Erfolgsspot geworden. Bei CNN, sogar bei NTV, ach nein, ne, gibt es tatsächlich schon die Möglichkeit, per Twitter in die Sendung einzugreifen. Jeder CNN-Moderator ist über eine Twitter-Adresse zu erreichen. Und nicht nur CNN, auch die anderen Fernsehstationen. Twitter gehört einfach dazu. Deswegen hat ja auch Barnes & Noble mit seinem E-Book-Reader Nook gleich von Anfang an klar gemacht hier, dass also der Nook auch mit Applikationen bestückt werden kann, der das dann eben ermöglicht, zum Beispiel mit Twitter in Kontakt zu treten. Und Amazon lässt sich jetzt nicht lumpen und hat tatsächlich seinem Kindle ein Firmware-Update verpasst, mit dem es auch möglich ist, zu twittern und Statusmeldungen zu Facebook zu schicken. Ganz genau. Und diese werden also in diesen E-Book-Reader integriert. Und das ist eine fantastische Geschichte, finde ich, wenn es denn im Rahmen bleibt und wenn es abschaltbar ist. Ich weiß nicht, inwiefern man also das mit dieser Twitter-Applikation, inwiefern man da Nachrichten jetzt empfangen kann. Aber ich stelle mir das total irritierend vor, wenn ich ein Buch lese und dann fängt auf einmal an, Twitter-Nachrichten hier einzulaufen. Ja, und das stört mich ständig beim Lesen. Also dann möchte ich bitte eine Funktion haben, mit der man das abschalten kann, weil nein. Wenn ich ein Buch lese, dann bitte kein Twitter, kein Handy, kein überhaupt gar nichts. Wenn dann das Handy klingelt oder das Telefon läutet, dann werde ich da wahnsinnig. Und das schalte ich alles ab. Wenn ich lese, dann habe ich meine Ruhe. Dann bin nur ich und das Buch da. Und sonst nichts. Ja, also das sollten die Leute doch bedenken, ja, weil das ist auch ein großes Argument gegen das iPad. Wer das als Buchreader benutzt, der ist definitiv falsch. Schon allein das Display lässt ja ein augenfreundliches Lesen überhaupt nicht zu, auch wenn es manche da ein bisschen anders das sehen, in Anführungszeichen, ja. Die Augen werden es dann wohl irgendwann quittieren mit Schäden, weil solch intensive Starren, ja, wenn man so eine große Novelle liest, ja, 8-9 Stunden am Stück auf das Display starrt und das ist ein 0815 LCD-Display. Nein, das ist nicht zu vergleichen mit dem Arbeiten am Computer. Da sind die Augen mehr in Bewegung, gehen oft zur Tastatur beispielsweise, also wieder ein ganz anderes Feld, ja. Kaum ein Anwenderbenutzer starrt, ohne die Augen davon wegzubewegen, so viele Stunden auf den Computer. Und das ist eben bei Büchern ganz anders, wenn man da drin ist im Lesen, also zumindest richtige Leser. Ja, wir reden ja hier von Leuten, die wirklich Bücher lesen und nicht einen 20-zeiligen Artikel lesen und dann behaupten, sie haben ein neues Buch gelesen. Ja, sondern Leute, die wirklich Bücher lesen, für diesen E-Book-Reader auch gedacht. Und das ist ganz klar, das iPad ist kein E-Book-Reader. Die Software, die da drauf ist, des iBooks, das ist nur optische Schnörkelei, vollkommen sinnlos und vollkommen auch uninteressant für die wahre Zielgruppe, nämlich die Hardcore-Leser. Ja, und deswegen muss da natürlich Amazon jetzt aufpassen, dass sie mit dem neuen Kindle nicht sogar seine Kernkundschaft noch verprellt, weil ich will den Kindle natürlich als Bookreader und sonst gar nichts. Ja. Gut, wenn es dann so sein wird, dass man zum Beispiel nur selbst damit twittern kann, aber keine Nachrichten empfangen kann, das ist ja, hat auch seine Vorteile. Angekündigt ist, man kann Buchpassagen, kleine natürlich, ja, 140 Zeichen, Twitter, ne, eben zu seinen Freunden über Twitter raushauen, ja, und 140 Zeichen, das dürfte auf jeden Fall auch mit dem Zitat mit einem Zitat abgegolten sein. Also da können die Anwälte sicherlich gleich ihr Schreiben wieder aus der Maschine nehmen lassen von der Sekretärin. Ja, tut mir leid, da könnt ihr wahrscheinlich nichts rausholen, denn es gibt zum Glück noch das Zitatrecht und 140 Zeichen. Ich glaube, das darf man dann auf jeden Fall noch zitieren. Wenn nicht, dann brauchen wir uns da über viele Sachen schon keine Gedanken mehr zu machen. Apropos Twitter. Twitter hat ja einen eigenen Android-Client angekündigt, hat auch schon einen rausgebracht für das iPhone. Jetzt ist auch der Twitter-Client für Android schon draußen, ging ganz, ganz schnell. Mit Spannung ist das erwartet worden, dieses Teil, und es ist auch sehr, sehr vielversprechend, was sich da jetzt gezeigt hat. Dieser offizielle Client sieht wirklich sehr, sehr gut aus, nach dem, was ich gesehen habe im Internet, und soll auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Schnell, eine tolle Oberfläche und so weiter. Warum ich selbst noch nicht ausprobiert habe, ganz klar, ich habe ein Android mit 1.6, also Android 1.6 Telefon, und dieses Android 1.6 ist auch sehr stark verbreitet, und die Herren bei Twitter dachten wohl, 1.6 brauchen wir eh nicht zu machen, und haben es nur als Applikation für Android 2.1 angeboten. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, die hätten sollen mal vorher nachforschen, wie denn da jetzt so diese Marktanalyse ist, ja, also was die aussagt, denn da würden sie feststellen, dass Android 1.6 immer noch ziemlich stark verbreitet ist. Es gibt sogar noch immer neue Geräte mit Android 1.6, wie zum Beispiel das neue Garmin-Telefon, das herauskommt demnächst. Und beziehungsweise in den USA ist es, glaube ich, auch schon draußen, auf Android, aber auf Android 1.6. Ja, das ist ganz brandneu. Leute, also wirklich, na, bei Twitter, was habt ihr euch da wieder bei gedacht? Ha? Wahrscheinlich gar nichts, ganz genau. Gut, deswegen kann ich es natürlich nicht ausprobieren. Und deswegen muss ich einfach mich auf das verlassen, was die Tests hier sagen, oder bis eben auf dem G1 das 2.1 Update ausgeliefert wird. Geroutet habe ich das noch nicht, was mache ich auch nicht, weil das ist mir zu viel Stress. Ja, mache ich nicht. Und 2.1 soll ja früher oder später kommen. Das wird wohl alles von der Telekom abhängen, wann die dann das Update raushauen. Angeblich soll es ja sogar schon gehen, dass 2.1 mit der, jetzt kann ich das gar nicht richtig aussprechen, Synergon, weiß ich nicht, also diese bekannte Modding, oder das bekannte Modding-ROM, ja, das ist ja schon draußen. Also wer rooten will, kein Problem, da kann 2.1 schon benutzen auf dem G1, kein Problem. Ja, und es ist super gut an, ne? Wer routen kann, und ja. Aber gut. Nun, Facebook war ja beim Kindle auch genannt worden. Und ich habe es ja auch schon mal angesprochen. Es spielt tatsächlich mit dem Gedanken, mir ein Facebook-Profil anzulegen. Ja. Ich habe es bisher immer vermieden und konnte es auch immer erfolgreich mich dagegen wehren. Aber Facebook wird ja immer wichtiger. Und irgendwie ist, wenn nicht dort ist, existiert nicht. Ne? Naja, aber ich kann mich immer noch nicht so ganz dazu durchringen. Aber langsam gerade ich wirklich in Versuchung, hier so ein eigenes Profil zu erstellen. Und nicht ganz unschuldig, ja, ist South Park. Ja, South Park, genau. Damn you, South Park. Denn die neue Folge, die Folge 1404, Quatsch, die natürlich Staffel 14, Folge 4. Oh Mann. Ja, die handelt nämlich tatsächlich um dieses Facebook. Wer die Folge sehen will, die Folge kann man kostenlos und legal natürlich im Internet direkt bei den South Park Machern auch anschauen. Ja, Link findet ihr im Beschreibungstext. Tron wird auch noch mit dazu gebracht und ja, Stan hat halt ein echtes Problem, der will eben überhaupt gar nicht in dieses Facebook hier eintauchen, ja, aber wird dann irgendwie so stark genötigt von allen seinen Bekannten, dass er es dann eben doch macht und dann nimmt das Chaos eben seinen Lauf, ja, und es endet fast in einer Katastrophe und Facebook holt ihn dann auf den Spielraster, ja, und die werden hier fast noch ja, da hier in diese Sucht da unendlich reingezogen und kommen fast nicht mehr raus. Aber schaut's euch an, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber trotz allem, ja, dass das so negativ dargestellt wurde, muss ich sagen, habe ich danach darüber überlegt, sollte ich jetzt wirklich vielleicht mal einen Facebook-Account anlegen, ja, weil oh Mann, ich habe mich so richtig mies gefühlt, aber es geht auch darum, dass einer eben ein Facebook-User existiert, der null Freunde hat. Und jeder, der den als Freund einträgt, der verliert selbst seine Freunde. Und das ist wie ein Fluch. Und ah, Mann, ich glaube das einfach nicht, ne? Aber gut, es geht halt eben wirklich jetzt darum, ich habe es ja schon vorher überlegt, so bei Twitter stockt jetzt momentan mein Follower-Zuwachs. Entweder ja, verfolge ich nicht genug Leute, die mich dann zurückverfolgen oder irgendwie, ich weiß es nicht genau. Aber das hat sich auf einmal so ein bisschen eingestellt und mehr als 15 Follower die Woche kommen dann jetzt mehr dazu. Und ich befürchte einfach, dass es daran hängt, dass ich eben keinen Facebook-Account habe, weil die Leute oft sich eben dann erstmal informieren wollen auf Facebook, wer ist das, existiert der Typ eigentlich, ja. Man kann ja, ich kann es ja verstehen, dass man skeptisch ist, man tut ja nicht einfach irgendjemand followen, ja, ohne dass man weiß, was da genau bei dem los ist. Zumindest sehe ich das so. Und dann ja, sucht man eben und man sucht anscheinend heutzutage auf Facebook. Und wenn dann eben nichts eingetragen ist auf Facebook, ja, dann ist es dann nichts, ne? Nur was ich halt eben, was mich immer noch zurückhält, ist, dass man eben seinen vollen Namen preisgeben muss bei Facebook und das finde ich nicht korrekt. Ich finde, man hat ein Recht auf Anonymität, das muss jeder selbst entscheiden, ob er anonym auftreten will im Internet, zumindest scheinbar nach außen, ja, oder eben nicht. Und ich finde, da sollten wir unsere Datenschützer losgehen, dass man einfach einstellen kann. Ja, da müssten die darauf drängen, dass man einstellen kann bei Facebook, dass eben nicht der Name gezeigt wird. Facebook selbst, die Firma selbst, darf gern meinen Namen haben. Nur ich möchte meinen Realnamen mit Vorzunahmen nicht in Verbindung mit irgendwelchen Social Networks Aktivitäten, offensichtlich jedenfalls im Internet, verbreiten. Ja, das führt dann eben nämlich mal dazu, dass ja, irgendwann man vielleicht da tatsächlich Nachteile davon kriegen kann. Ne? Und diese Nachteile, die bleiben eben meistens aus, wenn man das anonym macht. Ja? Wenn also Wolfgang Petri, oh nein, das ist ein Prominenter, nein, wenn jetzt ein Alfred Schaller, ja, jetzt unter dem Pseudonym City High, ja, was veröffentlicht, ja, wie er zum Beispiel dann eben in der Ecke rumliegt, ja, kann ihn eh nicht so richtig erkennen, weil er von oben bis unten vollgekotzt ist, ja, dann liegt er da, ja gut, alles klar, das City High heißt dann im Internet, im Facebook, Twitter, ja, liegt mal wieder besoffen in der Ecke, um Himmels Willen, was so passiert, alles wunderbar, kein Problem. Steht dann aber Alfred Schaller liegt besoffen in der Ecke und beim nächsten Bewerbungsgespräch oder bei so Routinekontrollen tippt der Chef mal den Namen seines Angestellten ein auf Google oder Facebook und dann sieht er seinen Alfred Schaller, wie er in der Ecke liegt und verkotzt ist. Ja? Und das ist eben zum Kotzen. Ja? Entschuldigung, ich habe ein paar Mal zu viel Kotzen gesagt. Ja, aber so ist das nun mal. Was ich damit sagen will, ist eben, dass wenn man etwas anonym oder zumindest teilweise anonym, das heißt für die Firma selbst, die Plattform, das ist nicht anonym, aber so für die Öffentlichkeit her ist es anonym, dann kann man viel mehr unbedarft, sage ich mal, auch veröffentlichen, trotzdem nachdenken, was man veröffentlicht, gell? Immer genau nachdenken. Aber man kann es doch mit etwas mehr Sicherheit tun, als wenn man das eben nicht anonym macht, sondern eben mit seinem Realnamen. Ja. Im Prinzip, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man eigentlich mit seinem Realnamen überhaupt gar nichts veröffentlichen, weil irgendjemand könnte einem immer einen Strick draus drehen. Ja. Ohne dass jetzt das scheinbar wichtig ist. Ja. Da entscheiden schon manchmal ganz unwichtige Tweets oder Statusmeldungen bei Facebook über Sachen, die könnte man sich gar nicht vorstellen, weil man auch manchmal gar nicht weiß, ja, ob jetzt wegen dem einen oder anderen Vorfall man da nicht zum Beispiel die Beförderung bekommt oder eingestellt wird oder so. Ja, das wird einem nicht gesagt, das wäre ja auch illegal übrigens. Ja, ich meine, es gibt ja das Diskriminierungsgesetz. Und ja, wenn da jetzt einer tweetet, ja, ich habe meine Religion, ja, ich bin der Rasta, ja, und dann darf man ihn natürlich nicht wegen seiner Religion nicht einstellen. Das wäre ein Skandal. Und wenn da also ein Arbeitgeber dann sagen würde, ja, tut mir leid, ich habe im Internet gesehen, so bei Facebook, du bist Rasta, also nee, tut mir leid, die stellen wir nicht ein. Boah, dann könnte er einen kleinen Anruf machen bei seinem Anwalt und dann wäre er eingestellt, weil es dann nämlich gegen das Diskriminierungsgesetz verstößt und dann müsste die Firma ihn dann sogar eventuell einstellen, beziehungsweise eine fette, saftige Strafe zahlen. Oh, und eine Entschädigung auch. Aber das wird man ja nie erfahren, ja. Die Firma, die wird dann nicht sagen, ja, ich stelle dich nicht ein, weil du Raster bist, ja, sondern die sagen einfach, ja, tut mir leid, die Stelle ist schon durch einen qualifizierten Bewerber besetzt worden oder die Anzahl der Bewerber war so hoch und sie sind leider jetzt nicht in die engere Wahl gekommen und so weiter. Also das übliche bla bla bla, ja. Oder auch halt jetzt bei Beförderung intern, da muss man ja noch weniger was sagen, ja. Beförderung läuft ja meistens stillschweigend die Vorbereitung ab, ja. Also, da wird keiner hingehen von den Chefs und wird sagen, ja, du, ich hab dich nicht befördert, weil du bist Rastler. Ja. Also, deswegen, wenn Sachen überhaupt veröffentlicht, dann anonym, und wenn die Sachen im Realtext veröffentlicht wird, dann, ja, sollte man eigentlich nur offizielle, vielleicht kommerzielle, also geschäftliche Sachen veröffentlichen, bei denen man weiß, dass man selbst persönlich nicht dafür jetzt zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich meine das jetzt nicht rechtlich, sondern eben von anderen Leuten. Ja. Und wie gesagt, weil vieles, was man veröffentlicht, da kann man sich selbst gar nicht drunter vorstellen, dass es vielleicht wirklich Auswirkungen negative haben könnte. Aber das alles wird eben total entschärft, wenn man es anonym macht. Ja, deswegen bin ich auch für die anonyme Veröffentlichung, anonymes Blocken, anonymes Twittern auf jeden Fall, ganz klar. Weil nur so kann man seine Privatsphäre schützen. Ja, das ist meine Meinung und ich denke, das wird sich in Zukunft noch öfters zeigen, dass das so tatsächlich so ist. Und da werden vielleicht künftige Generationen doch ganz schön dran zu beißen haben. Ja, künftige Generationen, wenn es auf das Thema Sprache kommt, wird es mir auch Angst und Bange. Ich weiß nicht, ob ihr schon so lange den Podcast hört, aber ich habe mich ja mal ziemlich engagiert gegen die Verwendung von Anglizismen, ja, dem furchtbaren Denglisch. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich in den in vielen Podcasts, Podcast-Folgen, Episoden jetzt gehört, dass ich da im Gegenteil sogar überhaupt gar nicht mehr sparsam umgehe mit diesem Denglisch, sondern wie zum Beispiel heute, der komplette Podcast, ja, ein Kauderwelsch aus deutsch-englischen Begriffen ist, ja, die es entweder gar nicht gibt, definitiv nicht in unserer Sprache gibt, ja. Und das hat einen bestimmten Grund, dass es eben jetzt doch geht. Ja. Oder dass ich das eben doch mache. Ich hatte ja den Versuch unternommen, aber außer langen Sprechpausen, ja, beim Überlegen, ja, was ist jetzt Deutsch, was könnte ich jetzt als deutscher Begriff am besten dafür benutzen? Ja, man ist ja schon so vorgeprägt, leider. Und ganz seltsamer Kritik, ja, von den verschiedensten Seiten, hat das eigentlich überhaupt nichts gebracht. Ja. Und ich habe dann mutig noch einen weiteren Schritt gemacht, ja, im normalen Textblock, und hatte auf richtiges Englisch umgestellt. Ja, richtiges Englisch, das heißt Englisch. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, da werden ja die Leute mit zufrieden, weil ich meine, ich kann verstehen, dass halt im Internet das eine sehr weit verbreitete Sprache ist, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht passt. Und der lieber in Französisch oder lieber in Chinesisch oder lieber in Deutsch sprechen würde. Und alle würden ihn verstehen. Es ist mal halt so, dass im Internet die meisten eben Englisch verstehen. Und wenn man halt ein breites Publikum erreichen will, dann sollte man eben Englisch sprechen. Ja? Zumindest sieht das mal so aus. Ja, es gibt da sicherlich Sachen, zum Beispiel die Japaner, die sprechen äußerst selten Englisch im Internet. Auch die Chinesen, wenn sie eben tatsächlich nicht andere englischsprachige oder andere Länder erreichen wollen. Ja. Und das ist eben genau der Punkt. China ist groß genug, können untereinander wunderbar kommunizieren. Ja, sie haben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen in China wohnen, ja. Aber zum Beispiel in Deutsch, ja, mit seinen 80 Millionen plus deutschsprachige in der Schweiz und Österreich kann man sich halt auch dazu zählen. Das sind nur mal ein paar Millionchen, ja. Aber trotzdem ist es eben noch nicht einmal jetzt im weltweiten Sprachgebrauch groß nennenswert, würde ich mal behaupten. Auch die ehemaligen Kolonien kann man da vergessen, die sind auch mittlerweile fast alle auf Französisch oder Englisch umgestiegen. Da gibt es nur noch wenige, die das als, sag ich mal, Sprache im normalen Gebrauch nutzen. Also es gibt kaum noch. Ja, und von daher kann ich natürlich verstehen, dass man Englisch will. Aber was war dann eben die Reaktion darauf? Danach haben die allerwenigsten Deutschen noch oder Deutschsprachen genug eben diesen Artikel die Artikel gelesen. Weil sie waren ja in Englisch. Ja, was jetzt? Hallo? Also in richtigem Deutsch lesen die Leute die Artikel nur mit einem faden Nebengeschmack, ja. Wenn man dann zum Beispiel statt Internet Weltnet schreibt, ja, oder statt E-Mail E-Post. Oder vielleicht Homepage, ja, Hauptseite nimmt. Naja, und oder vielleicht noch besser statt Weblog, ja, Netzlog. Logbuch kann man ja weiter nehmen, ne? Aber statt Web eben Netz. Also Netzlog. Was geht einem dadurch in den Kopf, wenn man die Begriffe zuerst hört? Ganz komische Dinge, und es hat einen wirklich einen faden Beigeschmack, ja, für einige wohl gehabt. Gut. Ja, dann spricht man Englisch und dann heißt, das ist ja Englisch, ja, nee, ich bin ja Deutsch und wir brauchen kein Englisch, nee, das ist mir zu arg, also verstehe ich das nicht so ganz, ja. Also ich meine, mein Englisch ist nicht ganz so gut. Das höre ich typischerweise, ja. Mein Englisch ist nicht ganz so gut, deswegen lese ich lieber Deutschartikel. Also was macht man? Man ist offenbar auf dieses Denglisch fixiert. Ja, die Vermischung zwischen Englisch und Deutsch gibt einem das Gefühl, man kann doch Englisch sprechen. Ja, aber man versteht zwar noch genug Deutsch dabei ist. Oder man prägt einfach Worte, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wie zum Beispiel Handy. Ja, Handy überhaupt keinen Sinn, weder im Deutschen noch in dem Gebrauch im Englischen, ja. Und weil das Wort Handy hat im Englischen eine komplett andere Bedeutung, hat überhaupt gar nichts mit einem mobilen Telefon zu tun. Ja. Ich weiß nicht, wer den Begriff geprägt hat, also der gehört jetzt noch gedroschen dafür. Ja. Unglaubliche Vergewaltigung von Deutsch und von Englisch. Ja. Beide Sprachen werden da aufs Äußerste vergewaltigt, ja, bei diesem Handy-Gesabbere. Aber nein, ein Mobile wird dann eben offenbar auch nicht akzeptiert, weil, was? Mein Mobile? Hä? Nee, gut, okay. Wie gesagt, im englischen Kontext könnte man Mobile oder Cellphone könnte man gebrauchen. Ja. Und ich habe ja auch festgestellt, der Duden Verlag hat das ja schon lange aufgegeben. Ja. Da sind ja auch schon Begriffe wie E-Mail drin. Ja, in dem Duden. Ich finde es sehr schade, ehrlich gesagt, ja, weil wo ist da das Problem? E-Mail, E-Post, ja. Ich sehe da absolut kein Problem, weil Mail ist Post, wenn man es übersetzt. Mail, Post, ja. Warum haben wir nicht genug Rückgrat in unserer Sprache, genau das zu machen, was die Amerikaner auch machen mit ihrer Sprache, nämlich die Sachen in ihrer Sprache auszudrücken, ja. E-Mail ist die E-Post, die elektronische Post. Und in dem Englischen, also im amerikanischen Englischen, ist es Electronic Mail. Und das heißt übersetzt elektronische Post. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders da erklären soll, ja. Es ist nun mal so. Und so hört sich das für die Amerikaner an. Und lustig ist, als wenn ich dann bei uns höre, ja, das hört sich ja total bescheuert an. Ja, zum Beispiel das Weltnetz. Ja, Weltnetz. Hört sich total bescheuert an. Ja, weil es ungewohnt ist, ja. Mein Weltnetz. Das ist ja, was ist das für ein Begriff? Hab ich noch nie gehört. Ja. Aber genau das ist das, was die Amerikaner in ihrem Kopf und auch die Engländer verstehen. Sie verstehen nicht Internet. Wir verstehen Internet, weil wir nicht nativ Englisch sprechen. Verstehen wir Internet. Die Amerikaner, wenn wir das übertragen auf unser Kopf, sozusagen auf unser Gehirn, die Amerikaner verstehen Weltnetz. Ja? Weltnetz. Das ist das, was den Amerikanern ihr Gehirn eben verarbeitet, versteht. Und das hat eine ganz andere Bedeutung, weil auf einmal wird alles so viel klarer. Ja? So viel klarer. Das Weltnetz, ein Netz, das weltweit umspannend ist. Ja? Es wird deutlich. Aber wir, bei uns ist Internet nur eine Kunstform, ein etwas, was nicht wirklich real greifbar ist und was dann noch ein komischer Touch hat, ja, so, Internet. Vielleicht wäre es sogar wesentlich weniger leicht, ja, das Internet in Verruf zu bringen, in Anführungszeichen, wenn es denn Weltnetz heißen würde. Weil das Weltnetz ist schlecht. Nein, das geht ja schon mal gar nicht. Ein weltweit umfassendes Netzwerk für Kommunikation, wie kann das schlecht sein? Aber das Internet ist evil. Ja, Internet, das ist böse. Ja. Weil sich doch die Leute, die normalen Leute, können sich doch drunter überhaupt gar nichts vorstellen, schon vom Ausdruck her. Ne. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und ich habe es auch irgendwann dann an einem bestimmten Punkt aufgegeben, dass noch groß jetzt an die große Glocke zu hängen. Warum? Weil ich einfach nicht die Power dazu habe, ja, die Leute dazu zu bringen, jetzt wieder richtiges Deutsch zu sprechen. Man, wer bin ich denn? Ne? Leute sollen sprechen, was sie wollen von mir aus, ja, sollen die sagen, was sie wollen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Vorteil dadurch, wenn ich jetzt hier vehement bei jeder Gelegenheit probiere. Wie gesagt, ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber das hat nur Probleme gegeben. Das hat nur auf Unverständnis ist es nur gestoßen und auch ich hatte damit Probleme. Was bringt mir das, wenn ich das hier versuche vehement zu propagieren, dass man jetzt Deutsch als richtig aussprechen soll und eben nicht dieses Denglisch verwenden soll. Solange es keine Académie Française in Deutsch gibt, ja, eine Akademie der deutschen Sprache, ja, muss ich sagen, ich kann diese Akademie nicht gründen. Dafür sind meine Deutschkenntnisse auch zu schwach, ja, muss ich auch sagen. Und deswegen sehe ich da überhaupt gar keine Möglichkeiten. Und wenn es der Duden Verlag eben schon aufgegeben hat, ja Mensch, was soll ich dann machen? Dann muss ich das wohl auch aufgeben. Schade ist es drum. Aber ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Ich probiere zwar immer so ein bisschen im Hinterkopf, in den Gedanken zu haben, jetzt zumindest mal ab und zu noch einen Satz ohne englisches Wort, oder wenn es denn so wäre, ohne denglisches Wort, ja, zu sagen, ja, aber trotzdem wird es wohl in Zukunft so sein, dass ich mich da nur zweitrangig drum kümmern kann und deswegen auch zum Beispiel wie heute in der Sendung besonders viel getwittert wird, free to play, gegamed, ja, ja, genau das will ich eben vermeiden, ja, gegamed muss zum Beispiel überhaupt nicht sein, ja, gespielt ist ja vollkommen okay, aber ihr wisst, wo das hinführt. Wenn ich von einem E-Book-Reader spreche, dann geht mir das ja zwar auch ein bisschen auf den Zeiger. Ich würde lieber von einem E-Buchleser oder E-Buchanzeiger sprechen. Aber ich glaube, dann würdet ihr mich wahrscheinlich noch weniger verstehen, als wenn ich E-Book-Reader sage. Okay, und so möchte ich mich denn auch verabschieden. Wo ist mein... Jetzt sind wir wieder beim Problem. Ich wollte eben sagen, wo ist mein Outro? Wo ist meine Abspannsmusik? Das war's dann von der Rios Wochensicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, macht euch nicht so viel Gedanken über englische Begriffe. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein bei der Rios Wochensicht. Vielen Dank und tschüss!